Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, 9. Kapitel, Vers 1 bis 6. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohenpriester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendendes, helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Gott segne dieses Wort. Acht geben. Ja, hier also. Das ist eine Geschichte, das ist also ein Event, eine einzigartige Darstellung. Hier, wo Saulus, der später zu Paulus wird, Saulus auf Jesus Christus trifft. Und hier hat er keine andere Möglichkeit, als Acht zu geben auf das, was unser Jesus Christus hier vorhat mit ihm. Denn was er hier nun tut, ist nun wirklich, er ist auf dem Wege, andere Christen, also Leute, die Jesus Christus folgen, ja, festzunehmen und dann ja auch ihnen Leid anzutun und auch zu töten. Die Bibel sagt uns das. Und hier sehen wir diese unglaubliche Begegnung von Saulus mit unserem Herrn Jesus Christus. Und worauf es hier ankommt, das möchte ich nochmal genau, lest das mal selber durch. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr es selber lest. Also Apostelgeschichte 9. Kapitel ist nämlich so, dass unser Herr Jesus Christus sieht, dass Saul nicht hoffnungslos verloren ist, sondern dass er nicht auf dem richtigen Wege ist. Und in Gottes Gnade, in Jesus' Gnade, spricht er ihm direkt ins Herz und sagt ihm, dass er das, was er tut, nämlich, dass Saul Christus, nämlich Jesus, verfolgt. Nicht die Menschen sozusagen, sondern Jesus Christus. Und das ist hier Gottes Gnade und sein Segen auch und seine Liebe, wie er Saulus sieht und ihn, ja, er hat keine andere Wahl, entweder ja, zu Christus zu kommen, es gibt gar keine Alternative und er muss also wirklich Acht geben hier, was nun zu tun ist. So auch wir, Saul, Saul, unser Name, Jesus Christus kennt uns alle persönlich mit Namen und das ist unsere Einladung, zu ihm zu kommen, zu unserem Jesus Christus, uns ihm unterzuordnen und dann zu sehen, was er vorhat in unserem Leben. Und das kann sehr, sehr anders sein als hier. Er kennt uns, er ist unser Schöpfer, er hat uns geschaffen. Jesus Christus hat die Welt und alles an das Universum, die Welt und alle Menschen erschaffen und lädt uns in einer persönlichen Beziehung zu ihm ein. Und das ist wichtig, dass wir das, dass wir Acht geben, wenn er also unsere Achtung bekommt. Manchmal nutzt er Situationen oder beziehungsweise haben wir Situationen im Leben, wo wir gar keine andere Möglichkeit haben, als zu Jesus Christus zu kommen. Es gibt keine Alternative sozusagen. Und das ist unsere Einladung und das ist auch in Ordnung. Es ist nicht entscheidend, wann wir zu Christus kommen, ist schon entscheidend, aber das Wichtigste ist, dass wir zu Christus kommen. Und ob wir nun ein junger Mensch sind oder älterer Mensch, Es ist wichtig, dass wir zu Christus kommen, denn er hat immer was vor in unserem Leben. Und als Reuesünder lädt er uns ein, zu ihm zu kommen, wie auch hier bei der Bekehrung von Saulus zu Paulus. Und lieber Jesus, wir danken dir für diese Darstellung hier, was passiert ist auf dem Wege nach Damaskus, wie du Saulus bekehrt hast. Und du wirkst auch in unserem Leben so, dass du dass wir Acht geben. Manchmal haben wir Situationen im Leben, die schwierig sind, oder manchmal ist es eine ganz andere Situation. Aber du, durch den Heiligen Geist sprichst du uns ins Herz, zu dir zu kommen, ob das nun Saul ist oder unser Name. Du kennst uns alle persönlich, und ich bete, dass alle Menschen zu dir kommen und zumindest über dich, alles über dich lernen und das zu Herzen nehmen, wer du bist, unser Jesus Christus, der du Mensch geworden bist und der du einen wunderbaren Plan hast für alle Menschen, dass wir zu dir kommen, wo es noch Zeit ist. Und dafür beten wir und danken dir besonders dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.